Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 860 an Schiller. Die Gelegenheit der abgehenden Boten kann ich nicht versäumen und melde mit wenig Worten, dass meine Arbeit bis jetzt gut vonstatten geht. Ich habe das ganze Opus von vorn bis hinten durchdiktiert und bin nun daran, ihm mehr Gleichheit in der Ausführung zu geben. Ich muß mich durchaus an die Prosa halten, obgleich der Gegenstand durch Abwechslung der prosaischen und metrischen Formen sehr gewinnen könnte, und ich hoffe, mit meinem Paket sonnabends anzulangen und sonntags Leseprobe zu halten. Auf alle Fälle wird die Darstellung den Charakter des Impromptu haben, wobei sie nur gewinnen kann. Übrigens verfluche und verwünsche ich das ganze Geschäft in allen seinen alten und neuen Teilen und Gliedern und werde mir's zur Ehre rechnen, wenn man meiner Arbeit den bewussten und beliebten Zorn nicht ansieht. Leben Sie recht wohl, tätig, vergnügt und glücklich, Jena, am 8. Juni 1802, G.